Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Machen Sie sich bequem, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie 10 Hinweise auf eine Person. Die Person ist interessant. Die Person weilt nicht mehr unter uns. Und auch die Hinweise sind wie immer interessant. Und nun viel Spaß mit A, der Kurzform von Ach, mit 10 Hinweisen. Mitraten wie immer erwünscht. Viel Spaß nun bei A, der Kurzform von Ach. Und wenn Sie jetzt gleich aufwecke, dann glauben Sie, Sie wären ein Huhn. Ich frag mich, was passiert, wenn für irgendwen auf der Welt das die erste Folge ist. Wir haben heute Josh zu Gast. Josh, wollte ich sagen. Er schläft aber schon. Gute Nacht, Josh. Ich glaube, ich spiele nochmal die Anfangsmusik ab. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Du ziehst es jetzt knallhart durch. Okay, ich gebe auf. Schön. So, also, ich denke, das dürfte als Intro ausreichen. Ja. Ich muss mal dickes Mea Culpa in die Richtung von Daniel Gerstenlauer schicken, weil der hat mir tatsächlich schon im April eine Folge geschickt, die ich tatsächlich komplett verschwitzt habe. Die ist auch hinters Bett gefallen. Die ist hinter mein virtuelles Bett gefallen. In Second Life. Vor allen Dingen, was ich gleich vorlesen werde, wird mein schlechtes Gewissen nur noch befeuern. My dear Lord, nachdem meine Ausarbeitung zu Wolfgang Pauli kein literarisches Meisterwerk war, in Klammern, sorry Jürgen, und meine Ausarbeitung zu Oskar Montelius mit Wer kennt denn den Typen, danke Philipp für die Verteidigung der Sache, versuche ich jetzt ein drittes Mal. Dann hat auch jeder mal was vorlesen dürfen. Der Daniel hat tatsächlich jetzt hier mit uns allen drei eine Person vorbereitet. Oh, super Daniel. Das ist so ein Hattrick, ja. Oder? Noch eine kleine Anekdote. Als wir, Gott weiß, wer wir ist, eine beschissene Folge im Auto gehört haben, mussten wir den Podcast ausmachen und fast rechts ranfahren, weil wir Tränen in den Augen hatten vor Lachen. Oh. Ich finde es schön, dass es vor Lachen in Klammern gesetzt hat. In Anführungszeichen wäre schlimmer. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich wenig auszusetzen hatte der Ausformulierung dieses Mal und die in großen Teilen übernommen habe. Also vielen Dank, Daniel. Ich hoffe, dass du noch wach bist tatsächlich zum jetzigen Punkt und alle Ehre dir. Ja, meinst du, der ist jetzt seit April schläft er, oder? Na, aber mit deinem Entschuldigung, ach so, ich habe aufgestoßen, mit deinem Introler. Ja, ja. Gell, das ist ja. Muss ich mal ein wenig runterkommen, ein wenig entschleunigen und so, wegen Detox machen und so. Und okay, also wenn ihr fertig seid, bin ich auch fertig. Na dann, auf los geht's los. Dann machen wir. Hau raus. Also, Nuldens. Geboren wurde ich am 25. Dezember 1642 in Woolthorpe bei Colsterworth in Lincolnshire. Vorsicht, mein Geburtstag ist noch im julianischen Kalender zu rechnen. Gestorben bin ich im gregorianischen Kalender. Ah ja. Ich wette 100 Euro, dass du das nicht richtig ausgesprochen hast mit den Ortsnamen. Das ist wie mit der Soße. Wie spricht man sie nur aus? So, jetzt konnte ich dir diesen Diss endlich mal zurückgeben. Den habe ich, auf dem sitze ich schon so lange. So, das ist ein typischer Fall von, ich habe echt Angst vor Philipp, bei Hinweis Nummer 2, aber die sind aufeinander aufbauend, deswegen muss ich den an der Stelle bringen. Ah. Ich war 2. Inhaber des Lukaschen Lehrstuhls für Mathematik. Einer meiner Nachfolger war unter anderem Stephen Hawking. Not so fun fact, bisher gab es keine Inhaberinnen. Ich überlasse das Philipp zu lösen an dieser Stelle. Physiker um die Jahreszeit herum. Okay, nächster Hinweis. Zum Thema Frauen. Mit diesen hatte ich nichts am Hut und schwor auch aufgrund meiner wissenschaftlichen und theologischen Karriere freiwillig Keuschheit und starb auch schlussendlich als Jungfrau. Zitat, der Weg zur Keuschheit ist nicht, direkt mit unkeuschen Gedanken zu kämpfen, sondern die Gedanken durch eine Beschäftigung oder durch Lesen oder Meditieren über andere Dinge abzuwenden. Didn't work for me. Also, das letzte ist ein editorialer Hinweis von meiner Seite. Ach so, ich habe jetzt gedacht, das wäre literarisch überliefert. Na, bei dem hat es offensichtlich geklappt. Mm. Ist vielleicht auch ganz gut, dass er irgendwie Physiker geworden ist und nicht so Life-Coach oder so. Oh Gott, ich stelle mir jetzt, ich glaube, jetzt weiß ich, wer es ist. Aber also von Physik habe ich bisher für nichts gesagt. Nö, aber du hast gesagt, eine meiner Nachfolge ist Ding hier. Ja, aber ich habe Lehrstuhl für Mathematik, ich habe nichts von Physik gesagt. Physik, Mathematik, aber wo ist denn Moment, Moment, du hast gesagt, dass hier Hawking einer deiner Nachfolger, seine Nachfolger. Und deswegen genau. Habe ich jetzt, ja und Hawking, einwandfrei Physiker. Okay, das ist vielleicht eine berechtigte Frage, weil derjenige hat einen Lehrstuhl für Mathematik gehabt. Ah, aber der Kollege, okay. Kollege Kraus hat vollkommen recht, das ist doch eher das Gleiche. Wenn du das Universum erst einmal verstanden hast, ist gerade wurscht, ob es Chemie oder Physik oder Mathematik ist, gell? Naja, aber Mathematik, die hängen immer bei den Geisteswissenschaftlern rum. So einfach ist auch wieder nicht. Ich war ein schweigsamer, nachdenklicher und eigenbrötlerischer Mensch. Einmal, statt die Hand einer jungen Dame zum Kuss an meine Lippen zu führen, benutzte ich ihren kleinen Finger, um meine brennende Pfeife nachzustopfen. Das ist schon geil. Ich sprach auch nur ein einziges Mal in meiner Zeit im Parlament, man soll doch bitte das Fenster dort schließen. Sekunde, war das jetzt ein alberner Einwurf von dir oder stimmt es wirklich? Also, ich habe das jetzt, ich habe hier die Quellenangaben, aber ich habe es nicht überprüft. Also das mit dem Fenster schließen, meine ich. Naja, also das finde ich tendenziell weniger spektakulär als das mit dem kleinen Finger. Ich finde es so, Moment, also es ist wirklich so, sein einziger Beitrag im Parlament, weil wir könnten mal das Fenster zumachen. Aber du kennst ja das Sprichwort, gib mir ihm den kleinen Finger, dann wäre gleich, dass man das Fenster schließt. Ich war nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Handwerker. Ich wurde gefragt, wo ich mein Teleskop hätte herstellen lassen. Ich sagte, das habe ich selbst gebaut. Und auf die Frage, woher die Werkzeuge für so eine präzise Arbeit waren, sagte ich, auch die habe ich selbst gemacht. Wenn ich auf andere Leute gesetzt hätte, meine Werkzeuge und Instrumente zu bauen, wäre ich zu nichts gekommen. Dann und ja, das ist vor Amazon. Dann würde ich auf Isaac Newton tippen. Tja. Wir sollten dieses Format sollten wir Philipp, die Kurzform von 8 nennen. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Philipp, bist du überhaupt nicht kürzer als 8? Außerdem habe ich die vorletzte Folge gelöst. Ja. Stimmt. Vor 24 Folgen habe ich ein Achtel der Folgen auch mal gelöst. Das ist absolut richtig. Ich habe auch nur gelöst, weil Philipp vorgelesen hat in der Folge. Von mir stammen so weise Zitate wie, wenn ich weiter sehen konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Oder so menschenverachtende Dinge wie, ich kann die Bewegung der Sterne berechnen, aber nicht die Dummheit der Menschen. Es tut mir leid, das mag menschenverachtend sein, aber auch etwas lustig. Nach mir ist eine physikalische Einheit benannt, die oft im Zusammenhang mit einer Tafel Schokolade genannt wird. Wenn die Firmen nicht am klassischen Gewicht wiederum doktoren. Ah, nicht schlecht. Zum Thema Schokolade. Einer meiner großen Entwicklungen hat ein mit einem Keks namensverwandter Kollege ebenfalls gemacht. Es gab bis zu meinem Tod einen Streit, wer diese zuerst erbracht hatte. Heute wissen wir haben beide unabhängig voneinander diese Ergebnisse entwickelt. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt einen Moment gedacht, ob das jetzt irgendeine alberne Anspielung auf Newtons ist, weil es gibt doch auch einen Newton-Keks. Okay. Nee, das ist so ein, halt, meint Herr Leibniz wahrscheinlich, oder? Ja, ja, genau, genau. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ein Witz mit Leibniz-Keks und weil es auch Newton-Keks gibt. Also es ist halt so ein US-Ding, glaube ich, so mit Feigen gefüllte Keks. Woher könnte man mich kennen? Ich forschte in der Optik, der Astronomie, der Mechanik, der Mathematik, der Theologie und der Alchemie. Nach mir benannt sind, und das wird ein neuer Rekord, ein Verfahren, Axiome, Fluide, Formeln, Asteroide, ein Mondkrater, Schiffe, eine Insel in der Arktis und neben Briefmarken war ich auch mal auf der 1-Pfund-Note. Ich würde sagen, das führt jetzt. Zum Schluss noch Schokoladen und zum Schluss nach Schokoladen und Keksen. Die Anekdote mit dem fallenden Apfel ist wahrscheinlich so nie passiert. Buh. Was? Da, ich glaube an gar nichts mehr. Ja, also ich würde sagen, Daniel, das schön. Du hast dein Meisterstück hier abgeliefert. Ja, in jedem Fall. Ist wahrscheinlich dadurch erst so gut geworden, weil ich 6 Monate habe reifen lassen. Ja, manchmal müssen die Sachen schön liegen wie ein ausgepackter Keks, dann werden die auch schön knackig. Schön knackig, genau. Und dann kriegen die 52 Zähne und beißen dir in den kleinen Finger. Ja, aber besser reinbeißen, als damit die Pfeife stopfen. Was für in diesem Sinne? Gute Nacht. Gute Nacht, Josh. Warte mal, ich spiel's wieder ein. Sich bequem. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie 10 Hinweise auf eine Person. Die Person ist interessant.